Kundgabe 2314. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.04.1942. Erwecken des Geistes Funken. Ohne den Geist Gottes bleibt auch die tiefste Weisheit verborgen. Ihr müsset zuvor den Geistesfunken in euch zum Erwachen gebracht haben, ehe euch das Wissen erschlossen werden kann um Gott und sein Walten und Wirken. Das Erwecken des Geistesfunken in euch ist eure Lebensaufgabe. Denn mit dem Erwachen des Geistes in euch beginnt eure Höherentwicklung als Mensch. Es beginnt die Seele, sich mit dem Geist zu einen. Was Zweck und Ziel des Erdenlebens ist. Ein Vereinen der Seele mit dem Geist muss aber auch der Seele, die zuvor unwissend ist, das Wissen eintragen, da der Geist in ihr alles weiß, weil er ein Teil Gottes ist. Das Eindringen in das göttliche Wissen aber gibt der Seele eine gewisse Freiheit. Denn Dunkelheit des Geistes ist eine Gebundenheit. Es ist die Seele eng begrenzt in ihrem Wissen, während das Übermitteln der Weisheit aus Gott für sie ein Zustand des Lichtes und der Kraft ist, also ein Zustand der Freiheit. Dies wird verständlich, wenn die eigentliche Aufgabe der Seele in Betracht gezogen wird. Es soll die Seele die Materie überwinden, also sie soll das Verlangen des Körpers nach weltlichen Dingen, die Materie sind, unbeachtet lassen. Sie soll die Vereinigung mit dem Geist in sich anstreben. Darum muss Letztere ihr begehrenswert erscheinen. Und es muss ihr der Geist etwas bieten, was sie dem Verlangen des Körpers entgegensetzen kann. Und dies ist die Weisheit aus Gott. Nun empfindet die Seele auch, dass ihr diese noch mangelt, dass sie also in einem Zustand der Unkenntnis ist, in einem Zustand der Unvollkommenheit, des Begrenzten und der Unfreiheit. Und sie empfindet, dass sie diesen Zustand ändern kann durch ihren Willen, dass sie ihn wandeln kann in einen Zustand des Wissens und also auch der Freiheit und der Vollkommenheit, so wie sie die Verbindung sucht mit dem göttlichen Geistesfunken in ihr, der als Teil Gottes etwas Vollkommenes ist. Sie empfindet, dass diese Verbindung sie von ihrer Unfreiheit erlöst, weil es in ihr Licht und hell wird, weil sie aus dem Zustand der Unkenntnis in den Zustand des Erkennens geleitet wird. Wissen ist Freiheit. Wissen ist Licht und Wissen ist Kraft. Und alles dieses vermittelt der Geist im Menschen der Seele, sowie der Mensch diesen Geistesfunken in sich zum Erwachen bringt. Das Erwecken des Geistes aber ist ein Akt des freien Willens. Und daher hängt es auch vom Menschen selbst ab, ob die göttlichen Geheimnisse für ihn Geheimnis bleiben oder er in tiefstes Wissen eingeführt wird von den in ihm schlummernden Gottesfunken, dem Geist aus Gott. Und seine Willigkeit muss er durch Wirken in Liebe zum Ausdruck bringen. Dann erwacht der Geist in ihm zum Leben und er führt die Seele des Menschen ein in ein Gebiet, das anders den Menschen unerreichbar ist. Er vermittelt ihm göttliches Wissen und macht die Seele frei. Amen.